Die Renaissance. Nach dem wirtschaftlichen und militärischen Zusammenbruch des Römischen Reiches entwickelte sich der Feudalismus zum wichtigsten gesellschaftlichen Organisationsmodell. Die Vernichtung des soliden Geldes war ausschlaggebend dafür, dass die ehemaligen Bürger des Römischen Reiches zu Leibeigenen wurden und der Gnade ihrer lokalen Feudalherren ausgesetzt waren. Das Gold konzentrierte sich in den Händen der Feudalherren. Die wichtigsten Geldformen, die für die europäische Bauernschaft zu dieser Zeit zur Verfügung standen, waren Kupfer- und Bronzemünzen. Ihr Angebot ließ sich leicht vergrößern, da die industrielle Produktion dieser Metalle mit dem Vormarsch der Metallurgie immer einfacher wurde, was sie zu sehr schlechten Wertspeichern machte. Zusätzlich gab es Silbermünzen, die üblicherweise auf dem ganzen Kontinent entwertet oder betrügerisch manipuliert wurden und nicht standardisiert waren, was ihnen eine schlechte Verkäuflichkeit im gesamten Handelsraum und eine Einschränkung des Handelsumfangs auf dem gesamten Kontinent einbrachte. Steuern und Inflation hatten den Reichtum und die Ersparnisse der europäischen Bürger vernichtet. Neue Generationen von Europäern wurden geboren, die auf kein großes Erbe ihrer Vorfahren zurückgreifen konnten. Das Fehlen eines weithin akzeptierten, soliden Währungsstandards schränkte den Handelsspielraum stark ein, schloss Gesellschaften voneinander ab und verstärkte die Kleinstaaterei, da einst wohlhabende und zivilisierte Handelsgesellschaften in das dunkle Zeitalter der Leibeigenschaft, Engstirnigkeit, der Krankheiten und der religiösen Verfolgung zurückfielen. Während es allgemein anerkannt ist, dass der Aufstieg der Stadtstaaten Europa aus dem Mittelalter in die Renaissance geführt hat, ist die Rolle des soliden Geldes während dieser Epoche weniger bekannt. In den Stadtstaaten konnte man in Freiheit arbeiten, produzieren, handeln und einen neuen Wohlstand erschaffen. Das war zu einem großen Teil der Einführung einer soliden Währungsnorm durch diese Stadtstaaten zu verdanken. Alles begann 1252 in Florenz, als die Stadt mit dem Florin die erste große europäische solide Münze seit Julius Caesars Aureus prägte. Die Stadt Florenz wurde durch ihren Aufstieg zum Handelszentrum Europas und ihr Florin wurde zum wichtigsten europäischen Tauschmittel, sodass die florentinischen Banken auf dem gesamten Kontinent ein florierendes Geschäft betreiben konnten. Venedig war der erste Stadtstaat, der im Jahr 1270 dem Beispiel von Florenz mit der Prägung des Dukaten folgte, der die gleichen Spezifikationen wie der Florin hatte. Bis zum Ende des 14. Jahrhunderts hatten mehr als 150 europäische Städte und Staaten Münzen mit den gleichen Spezifikationen wie die des Florin geprägt. Dadurch konnten ihre Bürger in Würde und Freiheit Wohlstand aufbauen und Handel mit einem soliden Geld betreiben, das langfristig und unabhängig vom Standort sehr gut verkäuflich und in kleine Münzen unterteilt war, was eine einfache Teilbarkeit ermöglichte. Die wirtschaftliche Befreiung der europäischen Bauernschaft schaffte die Grundlage für das politische, wissenschaftliche, intellektuelle und kulturelle Gedeihen der italienischen Stadtstaaten, die sich später auf dem europäischen Kontinent ausbreiteten. Ob in Rom, Konstantinopel, Florenz oder Venedig, die Geschichte zeigt, dass ein solider monetärer Standard eine notwendige Voraussetzung für das Wohlergehen der Menschen ist, ohne den die Gesellschaft am Abgrund steht und der Barbarei und Zerstörung ausgesetzt ist. Obwohl in der Zeit nach der Einführung des Florin eine Verbesserung der Solidität des Geldes zu verzeichnen war und immer mehr Europäer Gold und Silber zum Sparen und Handeln verwenden konnten, während die Märkte in ganz Europa und in der Welt expandierten, war die Situation keineswegs perfekt. Es folgten noch viele Epochen, in denen verschiedene Herrscher die Währung ihres Volkes entwerten würden, um Kriege zu finanzieren oder leichtfertige Ausgaben zu tätigen. Da sie physisch verwendet wurden, ergänzten sich Silber und Gold sehr gut. Aufgrund des hohen Stock-to-Flow-Verhältnisses war Gold ideal als langfristiger Wertspeicher für mittlere und große Zahlungen. Silber hingegen war aufgrund seines niedrigeren Wertes pro Gewichtseinheit leicht in Mengen teilbar, die für kleinere Transaktionen und für kürzere Laufzeiten geeignet waren. Diese Regelung hatte zwar einige Vorteile, hatte aber einen großen Nachteil. Der schwankende Wechselkurs zwischen Gold und Silber verursachte Handels- und Kalkulationsprobleme. Versuche, den Preis der beiden Währungen im Verhältnis zueinander festzulegen, scheiterten immer wieder, doch letztlich setzte sich der monetäre Vorteil von Gold durch. Als die Staaten einen Wechselkurs zwischen den beiden Rohstoffen festlegten, änderten sie damit die Anreize der Besitzer, diese zu halten oder auszugeben. Dieser unpraktische Bimetallismus hielt jahrhundertelang in ganz Europa und der Welt an, aber wie beim Übergang von Salz, Rindern und Muscheln zu Metallen, sollte der unaufhaltsame technologische Fortschritt eine Lösung für diesen Zustand bereitstellen. Zwei besondere technologische Fortschritte würden Europa und die Welt von physischen Münzen wegbringen und wiederum dazu beitragen, die monetäre Rolle des Silbers zu zerstören. Der Telegraph, der 1837 erstmals kommerziell eingesetzt wurde, und das wachsende Netz von Zugverbindungen, die den Transport in ganz Europa ermöglichten. Mit diesen beiden Erfindungen wurde es für die Banken zunehmend machbar, miteinander zu kommunizieren, bei Bedarf effizient Zahlungen über größere Entfernungen zu tätigen und Konten zu belasten, anstatt physische Zahlungen tätigen zu müssen. Dies führte zu einer verstärkten Verwendung von Banknoten, Schecks und Papierbelegen als Geldmedien anstelle von physischen Gold- und Silbermünzen. Weitere Nationen begannen zu einem monetären Papierstandard überzugehen, der hundertprozentig von Edelmetallen gestützt und sofort in Edelmetalle eingetauscht werden konnte, die in Tresoren gelagert wurden. Einige Nationen wählten in einer schicksalhaften Entscheidung, die enorme Folgen haben sollte, Gold und andere Silber. Großbritannien war das erste Land, das 1717 unter der Leitung des Physikers Isaac Newton, welcher der Aufseher der Royal Mint, Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs war, einen modernen Goldstandard einführte. Dieser Goldstandard sollte noch eine große Rolle dabei spielen, Großbritanniens Handel in seinem weltweiten Imperium voranzutreiben. Großbritannien verschrieb sich bis 1914 dem Goldstandard. Obwohl es ihn während der Napoleonischen Kriege von 1797 bis 1821 aussetzte. Die wirtschaftliche Überlegenheit Großbritanniens war eng mit seinem überlegenen monetären Standard verbunden und andere europäische Länder begannen, ihn nachzuahmen. Das Ende der Napoleonischen Kriege läutete den Beginn des goldenen Zeitalters Europas ein, als die großen europäischen Nationen nacheinander begannen, den Goldstandard einzuführen. Je mehr Nationen offiziell den Goldstandard übernahmen, desto marktfähiger wurde Gold und desto größer wurde der Anreiz für andere Nationen, sich dem Standard anzuschließen. Anstatt dass Einzelpersonen Gold- und Silbermünzen für große bzw. kleine Transaktionen mit sich führen mussten, konnten sie ihr Vermögen nun in Gold in Banken lagern und dabei Papierbelege, Rechnungen und Schecks für Zahlungen jeder Größenordnung verwenden. Die Inhaber von Papierbelegen konnten sie nur benutzen, um selbst damit zu bezahlen. Die Belege wurden von den Banken diskontiert und für die Abwicklung verwendet und bei den ausstellenden Banken konnten Schecks eingelöst werden. Dies löste das Problem der Verkäuflichkeit von Gold in bestimmten Skalierungen und machte Gold zum besten Geldmedium, vorausgesetzt, die Banken, die das Gold der Besitzer lagerten, würden nicht das Angebot an Papieren erhöhen, die sie als Belege ausgaben. Da diese Medien durch physisches Gold in Tresoren gesichert waren und Zahlungen in jeder Größenordnung zuließen, bestand bei kleinen Zahlungen kein wirklicher Bedarf mehr für Silber. Das Todesurteil für die monetäre Rolle von Silber kam mit dem Ende des Französisch-Preußischen Krieges, als Deutschland von Frankreich eine Entschädigung in Höhe von 200 Millionen Pfund in Gold erhielt und damit auf einen Goldstandard umstellte. Da sich Deutschland nun Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und anderen Ländern mit einem Goldstandard anschloss, war das Währungspendel entscheidend zugunsten von Gold geschwungen, was dazu führte, dass Einzelpersonen und andere Länder, die Silber nutzten, einen fortschreitenden Verlust ihrer Kaufkraft und einen stärkeren Anreiz zur Umstellung auf Gold verzeichneten. Indien wechselte schließlich 1898 von Silber zu Gold, während China und Hongkong die letzten Volkswirtschaften der Welt waren, die erst 1935 den Silberstandard aufgaben. Solange Gold und Silber direkt als Zahlungsmittel verwendet wurden, spielten beide eine monetäre Rolle. Ihr Preis blieb im Verhältnis zueinander im Laufe der Zeit weitgehend konstant in einem Verhältnis von 12 bis 15 Unzen Silber pro Unze Gold. Diese Gewichtung spiegelte ihre relative Knappheit in der Erdkruste und die relative Schwierigkeit sowie die Kosten für ihre Gewinnung wider. Als jedoch Papier und Finanzinstrumente, die von diesen Metallen gestützt wurden, immer beliebter wurden, gab es keine Grundlage mehr für die monetäre Rolle von Silber und Einzelpersonen und ganze Nationen wechselten zu Gold, was zu einem erheblichen Einbruch des Silberpreises führte, von dem er sich nicht mehr erholen sollte. Das durchschnittliche Preisverhältnis zwischen den beiden Metallen betrug im 20. Jahrhundert 47 zu 1. 2017 lag es gar bei 75 zu 1. Während Gold nach wie vor eine monetäre Rolle zu spielen hat, wie die eingelagerten Goldreserven der Zentralbanken beweisen, hat Silber seine monetäre Rolle wohl endgültig verloren. Die Entmonetarisierung von Silber hatte einen besonders negativen Einfluss auf jene Nationen, die es seinerzeit als monetären Standard verwendeten. Indien erlebte eine kontinuierliche Entwertung seiner Rupie im Vergleich zu den europäischen Ländern mit Goldstandard. Dies veranlasste die britische Kolonialregierung dazu, die Steuern zur Finanzierung ihrer Aktivitäten zu erhöhen, was zu wachsender Unruhe und Ressentiments gegen den britischen Kolonialismus führte. Als Indien 1898 die Deckung seiner Rupie auf das von Gold gedeckte Pfund Sterling umstellte, hatte das Silber, das bis dahin die Rupie deckte, in den 27 Jahren seit Ende des Französisch-Preußischen Krieges 56% seines Wertes verloren. Für China, das bis 1935 beim Silberstandard blieb, erfuhr Silber in verschiedenen Bezeichnungen und Formen im Laufe der Zeit einen Wertverlust von 78%. Nach Ansicht des Autors ist die Geschichte Chinas und Indiens und ihr Versäumnis, den Westen im 20. Jahrhundert einzuholen, untrennbar mit der massiven Vermögens- und Kapitalvernichtung verbunden, die durch die Entmonetarisierung des von diesen Ländern verwendeten monetären Metalls verursacht wurde. Die Entmonetarisierung des Silbers ließ die Chinesen und Inder in einer ähnlichen Situation zurück wie die Westafrikaner mit ihren Akoriperlen nach der Ankunft der Europäer. Inländisches hartes Geld war für Ausländer weiches Geld und wurde von ausländischem Hartgeld verdrängt. Dieser Prozess ermöglichte es den Ausländern in dieser Zeit, immer mehr Kapital und Ressourcen Chinas und Indiens zu kontrollieren und zu besitzen. Diese historische Lektion von immenser Bedeutung sollte jeder in Betracht ziehen, der davon überzeugt ist, dass er sich nicht mit Bitcoin befassen muss, nur weil er diese Währung ablehnt. Die Geschichte zeigt, dass man sich nicht vor den Folgen schützen kann, wenn andere Geld besitzen, das härter ist als das eigene. Nachdem sich das Gold mehr und mehr in den Händen von zunehmend zentralisierten Banken befand, erlangte es im Laufe der Zeit durch Skalierungen, langfristigen Werterhalt und Standortunabhängigkeit eine bessere Handelbarkeit, verlor jedoch seine Eigenschaft als Bargeld und machte die Zahlungen mit Gold von der Zustimmung der finanziellen und politischen Behörden abhängig, die Quittungen und Schecks ausstellten und das Gold lagerten. Tragischerweise war Gold jedoch nur durch die Zentralisierung in der Lage, die Probleme der Verkäuflichkeit durch Skalierungen, langfristigen Werterhalt und Standortunabhängigkeit zu lösen. So wurde es Opfer des großen Problems des soliden Geldes, das von den Ökonomen des 20. Jahrhunderts betont wurde. Die individuelle Souveränität über das Geld und seine Widerstandskraft gegen die zentralisierte Kontrolle durch den Staat. Auf diese Weise ist nachvollziehbar, warum Volkswirte des 19. Jahrhunderts wie Menger ihr Verständnis von der Solidität des Geldes auf seine Verkäuflichkeit als Marktgut ausgerichtet haben, während Volkswirte des 20. Jahrhunderts wie Mises, Hayek, Rothbard und Salerno ihre Analyse der Solidität des Geldes auf seine Widerstandskraft gegen die Kontrolle durch einen Souverän ausgerichtet haben. Die Achillesferse des Geldes des 20. Jahrhunderts war dessen Zentralisierung in den Händen des Staates. Und wir werden später sehen, wie das im 21. Jahrhundert erfundene Bitcoin-Geld in erster Linie dazu bestimmt ist, dieser zentralen Kontrolle aus dem Weg zu gehen.